بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، machen wir weiter mit unserer 13. Frage inshallah ta'ala in unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida. Die 13. Frage ist: Was bedeutet Islam? Wir haben davor gehabt, wie viele Rangstufen hat der Islam? Jetzt erstmal, die erste Rangstufe von Islam selber war auch Islam. Was bedeutet Islam? Ich hatte es kurz angesprochen. Der Autor erklärt es hier noch ein bisschen genauer. Er sagt, Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid. Also, das ist die völlige Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala durch den Monotheismus, durch das Einsmachen. Durch das Einsmachen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die korrekte Hingabe, dass man akzeptiert, dass es einen Schöpfer gibt, dass er uns Menschen nicht im Stich gelassen hat und dass er ein einziger ist, kein Partner, keine Kinder, keine Eltern und sowas ähnliches hat. Dann sagt er, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, und die Abwendung, die Befolgung seiner Gebote, ja, die Befolgung seiner Gebote oder die Befolgung durch Gehorsamkeit, kann man sagen. Also die Befolgung seiner Gebote oder das, was Allah subhanahu wa ta'ala von einem will, das durch Gehorsam ihm mit Hingabe zu erfüllen. Und die dritte Säule dazu, und die Abwendung oder das Aufhören oder sich davon abwenden, das Unterlassen von Schirk, von Beigesellung, von Vielgötterei, dass man Allah subhanahu wa ta'ala niemanden einfach beigesellt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist Islam. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala eins macht mit völliger Hingabe, dass man ihn durch Monotheismus eins macht, dass man ihm gehorsam ist durch seine Gebote, die er uns aufgelegt hat. Dadurch wird man gehorsam und dass man den Schirk unterlässt. Dass man niemand anderes anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und er bringt hier drei Verse. Der erste Vers: Wer hätte eine bessere Religion, als wer sein Gesicht Allah hingibt? Das heißt, wer sich Allah hingibt. Also gibt es jemanden, der eine bessere Religion hat, als denjenigen, der sich Allah hingibt? Natürlich nicht. Das ist jemand, der die beste Religion hat. Und jeder sollte sich zu dieser Religion hingezogen fühlen. Jeder sollte das verstehen, dass nur derjenige, der sich Gott alleine hingibt und niemanden sonst, nur diese Person hat die beste Religion. Das ist hier damit gemeint. Wer sich Allah völlig hingibt, der zweite Vers, wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, der hält sich an die festeste Handhabe. Also hier wieder auch die Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und im Arabischen immer Aslama Yuslimu, von diesen Sachen kommt der Islam. Wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, der hat sozusagen das Beste. Jemand, der an Allah glaubt und sich ihm hingibt, durch den Monotheismus, seine Gebote befolgt, und dabei dieses Gebote befolgen, beziehungsweise das Gute tun, ist das Gebote, ist das, dass man Gutes tut, bedeutet, dass man seine Gebote befolgt durch Gehorsamkeit. Naam. Und dadurch bekommt man Gutes. Und das ist das Beste, was ein Muslim tun kann. Und das findet man sehr oft im Koran. Wer an Allah glaubt und Gutes tut. Wer an Allah glaubt und Gutes tut. Kommt sehr, sehr oft im Koran vor. Und diese zwei Sachen hängen zusammen. Niemand sagt, ich glaube an etwas und er beweist es nicht. So wie niemand sagt, ich liebe dich und er beweist es nicht. Sowas gibt es nicht. Dann stimmt das eine mit dem anderen nicht überein. Deswegen ist der Gläubige dazu verpflichtet, seinen Iman zu beweisen. Und es ist absurd zu sagen, ich trage meinen Glauben im Herzen, ich muss es nicht öffentlich darlegen. Das ist Blödsinn. Das ist wie jemand, der sagt, ja, ich trage die Liebe in meinem Herzen, aber ich muss es niemandem zeigen in der Form, ich zeige nicht meinem Partner, dass ich ihn liebe, ich kaufe ihm keine Geschenke, ich tue ihn nicht gut behandeln, ich tue nicht meine Kinder mit ihm spielen, ich passe nicht in der Freundschaft, die Freundschaften pflege ich nicht, die Verwandtschaftsbande pflege ich, all diese Sachen funktionieren nicht. Wenn man sagt, ja, ich liebe dich, aber die Liebe wird nicht so. Die Liebe muss man beweisen, genauso muss man auch den Iman beweisen, den man sich den man bezeugt hat mit der Zunge und den man im Herzen trägt, der muss rauskommen. Auf jeden Fall ist das Beste, was man tun kann, dass man sich Allah hingibt und dabei Gutes tut. Und der dritte Vers ist: Euer Gott ist ein einziger Gott. So seid ihm ergeben und verkünde frohe Botschaft den Demütigen. Euer Gott ist ein einziger Gott. Und das spielt wieder auf den Monotheismus hin. Es gibt keinen anderen Gott außer einen einzigen. Er hat keinen Sohn. Er hat nicht seinen Sohn geopfert. Das ist halt grauenhaft, subhanallah. Er hat nicht einen Partner, eine Ehefrau. Der Schöpfer ist ganz anders wie wir Menschen. Wir Menschen würden uns schon beleidigt fühlen, wenn uns andere Leute mit Tieren vergleichen. Aber wir vergleichen meistens den Schöpfer aller Dinge, der perfekt ist, der makellos ist, mit dem Menschen und schreiben ihnen Sachen zu, die wir für uns selber niemals akzeptieren würden. Deswegen, euer Gott ist ein einziger Gott, so seid ihm ergeben. Gibt euch hin, nur dann werdet ihr zu Gläubigen. Und verkünde denjenigen, die demütig sind gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, die nicht hochmütig sind, sondern demütig sind, die frohe Botschaft des Paradies natürlich damit gemeint. Na'am, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Das war die 13. Frage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.